grünen Wald. Da wo die Drossel singt, Drossel singt, das bunte Reh, dein Volk in Büsche springt, Büsche springt, wo Tand und Fichte stehen am Waldesraum. Erlebt in meiner Jugend schönste Traum. Wo Tand und Fichte stehen am Waldesraum. Der Wald, der dunkle